Erster, sei nicht wütend auf böse Menschen. Ärgere dich nicht über die, die Schlechtes tun. Zweiter, sie werden schnell verschwinden, wie Gras oder grüne Pflanzen welken. Dritter, vertraue auf Jahwe und tu Gutes. Lebe im Land und sei ehrlich. Vierter, dann wirst du dich an Jahwe freuen. Er wird dir geben, was du dir wünschst. Fünfter, überlass Jahwe dein Leben. Vertraue auf ihn, dann wird er es gut machen. Sechster, er wird zeigen, dass du gut handelst. Es wird hell und klar sein wie der Tag. Siebter, sei ruhig vor Jahwe und warte auf ihn. Sei nicht wütend auf den, der Erfolg hat. Sei nicht wütend auf den, der schlechte Pläne macht. Achter, sei nicht zornig und lass den Ärger los. Sei nicht wütend, das führt nur zu schlechten Taten. Neunter, böse Menschen werden verschwinden. Aber die, die auf Jahwe warten, werden im Land leben. Zehnter, bald wird der böse Mensch nicht mehr da sein. Du suchst sein Haus, aber er ist weg. Elfter, aber bescheidene Menschen werden im Land leben. Sie werden viel Gutes haben und sich freuen. Zwölfter, der böse Mensch plant Böses gegen den guten Menschen. Er ist sehr wütend auf ihn. Dreizehnter, der Herr lacht über ihn. Er weiß, dass das Ende des bösen Menschen kommt. Vierzehnter, böse Menschen nehmen ihr Schwert und ihren Bogen. Sie wollen arme Menschen töten. Sie wollen Menschen töten, die ehrlich leben. Fünfzehnter, ihr Schwert wird ihnen selbst schaden. Ihre Bögen werden kaputt gehen. Sechzehnter, ein guter Mensch hat vielleicht wenig. Das ist besser als der große Reichtum vieler böser Menschen. Siebzehnter, die Kraft der bösen Menschen wird enden. Aber Jahwe hilft den guten Menschen. Achtzehnter, Jahwe kennt die Tage der ehrlichen Menschen. Ihr Besitz wird für immer bleiben. Neunzehnter, in schlechten Zeiten nehmen sie keinen Schaden. Wenn es Hunger gibt, haben sie genug zu essen. Zwanzigster, böse Menschen sterben. Jahwes Feinde sind wie schöne Blumen. Sie verschwinden schnell wie Rauch. 21. Der böse Mensch leiht Geld und zahlt es nicht zurück. Aber der gute Mensch ist freundlich und gibt gerne. 22. Die, die Jahwe segnet, werden im Land leben. Die, die Jahwe verflucht, werden verschwinden. 23. Jahwe macht den Weg eines Menschen sicher. Er tut das, wenn er seinen Weg gut findet. 24. Wenn er fällt, bleibt er nicht am Boden. Denn Jahwe hält seine Hand fest. 25. Ich war jung und bin alt geworden. Ich habe nie gesehen, dass Jahwe einen guten Menschen allein lässt. Ich habe auch nie gesehen, dass seine Kinder hungern. 26. Er ist immer freundlich und gibt gerne. Seine Kinder sind ein Segen für andere. 27. Bleib weg vom Bösen und tu Gutes. Dann wirst du für immer leben. 28. Jahwe liebt, was richtig ist. Er lässt seine guten Menschen nie allein. Schlechte Menschen werden sterben. Die Kinder der bösen Menschen werden verschwinden. 29. Die guten Menschen werden im Land leben. Sie werden für immer dort wohnen. 30. Der gute Mensch spricht kluge Dinge. Er sagt, was richtig ist. 31. Er folgt den Regeln seines Gottes. Er geht einen sicheren Weg. 32. Der böse Mensch wartet auf den guten Menschen. Er will ihn töten. 33. Jahwe gibt den guten Menschen nicht in die Hand des Bösen. Er lässt ihn nicht verurteilen, wenn er vor Gericht steht. 34. Warte auf Jahwe und folge seinem Weg. Er wird dir Ehre geben, damit du im Land leben kannst. Du wirst sehen, wie böse Menschen verschwinden. 35. Ich sah einen bösen Menschen. Er war sehr stolz und mächtig, wie die großen Bäume im Libanon. 36. Später ging ich wieder vorbei. Aber er war nicht mehr da. Ich suchte ihn, aber ich fand ihn nicht. 37. Achte auf den ehrlichen Menschen. Schau auf den Menschen, der Frieden liebt. Seine Kinder werden leben. 38. Aber die, die Gott verlassen, werden alle sterben. Die Kinder der bösen Menschen werden verschwinden. 39. Jahwe hilft den guten Menschen. Er ist ihr Schutz, wenn sie Hilfe brauchen. 40. Jahwe hilft ihnen und rettet sie. Er rettet sie vor bösen Menschen und steht ihnen bei. Sie suchten Schutz bei ihm,